you're leaving, that's okay. I thought our little wild time had just begun. I guess you kinda scared yourself, you turn and run. But if you have a change of heart, Ricky, don't lose that number. You don't wanna call nobody else. Send it off in a letter to yourself. Ricky, don't lose that number. It's the only. Das war er, der Hit. Der größte Hit, die größte Hit-Platzierung, die Steely Dan hatte. Ricky, don't lose that number. Auf Platz 4 in den USA. Geschrieben von Becker und Fagen. Für den Rolling Stone war Pretzel Logic 1974 mit diesem Song das Album des Jahres, und einige meinten, dass die Jazz-Einflüsse von Duke Ellington, Charlie Parker und Horace Silver noch mehr zum Tragen kamen. Duke Ellington, auf diesem Album war ein Song dabei, einer der ganz wenigen Songs, es war, wenn ich mich recht erinnere, sogar der einzige Song, der nicht von Becker und Fagen geschrieben wurde, der kam von Duke Ellington. Und dieser Song, der hatte wiederum einen Bezug zu dem Roman, zu der Novelle Naked Lunch von William S. Burroughs, von dem Steely Dan ihren Namen hatten. Da steht am offenen Fenster, verwaschene hellrosa Vorhänge, die ein warmer Frühlingswind nach innen weht. Frische Quaken auf leeren Grundstücken mit wild wachsendem Roggen. Jungs fangen kleine grüne Ringelnatter unter bröckelnden Standbildern aus Kalkstein. John und Mary in einem Hotelzimmer. Musik East St. Louis, Toodaloo. Toodaloo von Steely Dan, geschrieben von Duke Ellington. Und das Stück fängt tatsächlich genauso an wie im Original, also mit einer Klarinette. Und dann kommt die gestopfte Trompete, wobei die gestopfte Trompete im Fall von Steely Dan keine gestopfte Trompete ist, sondern eine Gitarre. East St. Louis, Toodaloo. Und dann erschien ein neues Album, Katie Light, Dr. Who. I was on the other side of no tomorrow. You walked in and my life began again. Just when I'd spent the last piaster I could borrow. All night long we would sing there. Thank you. I've been waiting for the taste you said you'd bring to me. Biscayne Bay, where the Cuban gentlemen sleep all day. I went searching for the song you used to sing. Dr. Wu von dem Album Katie Light. Und obwohl die Zeile, die dem Album das den Namen gab, Katie Light, auftaucht, hieß das Stück Dr. Wu von Steely Dan aus dem Jahre 1975. Steely Dan. Was gibt es zu diesem Album zu sagen? Jeff Skunk Baxter hatte die Band verlassen, das deutete ich schon an. Er ging zu den Doobie Brothers. Der Grund war der, dass er auf die Bühne wollte, dass er live spielen wollte. Und das war mit Steely Dan eben nicht möglich. Mit den Doobie Brothers war es möglich. Und Jim Horder, der Schlagzeuger, dann tätig für Sammy Hagar und für einige andere, hatte die Band auch verlassen. Aber auf Katie Light wirkte Michael McDonald mit. Michael McDonald, inzwischen ein gefeierter Sänger in den USA. Damals bei diesem Album, bei Katie Light, war er noch Background-Sänger. Nach Katie Light ging er dann auch zu den Doobies und vor deren Sänger, und die Doobies machten dann das, was sie besser nicht machen hätten machen sollen. Sie versuchten, wie Steely Dan zu singen. Die Songs von Katie Light gerieten melodischer und atemberaubender denn je, meinte das Magazin Cashbox. Becker und Fagen agierten als unauffällige, in der Öffentlichkeit stets zurückhaltende Keimzelle, die Steely Dan als Instrument bzw. Ventil ihrer erneuernden Ideen nutzten. Das meinte der New Musical Express. Noch einen Song von Katie Light, und der heißt Bad Sneakers. Stand to hear, including yours and mine, and one more chip who isn't here. I can see the ladies talking how the times are getting hard, and that fearsome excavation on Magnolia Boulevard. Yes, I'm going insane, and I'm laughing at the frozen rain. Well, I'm so alone, honey. When they gonna send me? That white tuxedo, how you gonna beat the heat? Do you take me for a fool? Do you think that I don't see that ditch out in the valley that they're digging just for me? Yes, I'm gone insane. You know I'm laughing at the frozen rain. I feel like a song. Transistor and a large sum of money to spend. Friday, Steely Dan, geschrieben von Walter Beck und Donald Fagen. Und der letzte Titel aus dem Album Katie Light. Dann erschien The Royal Scam. The Royal Scam war wohl das Album, was sich am besten verkauft hat. Und ein Album, das noch ästhetischer und noch eleganter klang. Und dann erschien Asia 1977. Und erstmals bekamen einige Anhänger Schwierigkeiten in Asia. Ja, Asia war tatsächlich schon eine Art Jazz. Asia, diese LP und auch der Song, den wir gleich hören werden, das klingt heute ein bisschen wie Jazz mit Martini, aber fantastisch arrangiert und toll gemacht und toll gespielt. Steely Dan und Asia. Up on the hill, people never stand. They just don't care. Chinese music and the banyan tree here at the Asia. Kalter Studiosterilität begegneten die ungleichen Partner, wie der Rolling Stone einmal meinte, mit brillanter Vokaltechnik. Donald Fagen war der Sänger geworden und griffiger Musik. Schwierigkeiten, das sagte ich, bekamen ihre Anhänger erstmals 77 mit dem Album Asia, das im Oktober als unzulänglichste aller Stilidenplatten eingeschätzt wurde und dessen Schönheit, so schrieb der Musikexpress, dessen Schönheit, Vielfalt und enorme Vielschichtigkeit sich erst offenbart, wenn man sie einige Male konzentriert gehört hat. In den USA bestätigten Doppelplatin für Asia und die Hits Pack und Diggin' Blues Stilidan endgültig als, na, nennen wir sie, Superstars. Genauigkeit, Detailplanung und ein sicheres Gespür für eingängige Melodien dominierten 1980 auch die letzte gemeinsame Arbeit von Walter Becker, Donald Fagen und dem Dauerproduzenten Gary Katz. Gaucho hieß das Album. Die Arbeit an Gaucho hatte sich so lange verzögert, 3 Jahre immerhin, denn Gaucho erschien 1980, weil juristische Fußangeln die Veröffentlichung eben verzögert hatten. Gaucho, daraus erstmal einen Song, Babylon Sisters. Thank you.

Steely Dan und Hey 19, auch dieser Song von dem Album Gaucho. Gaucho hatte $1 Million gekostet für damals, für damalige Verhältnisse. Eine ungeheure Summe und heute wird das in solchen Graden, solchen Größen, bei solchen Bands relativ normal sein. Aber damals ein Album für $1 Million zu produzieren, auf dem nur 7 Songs waren. 7 Songs deshalb, weil auf eine LP, es gab damals noch keine CDs, eben nicht mehr raufging. Das war schon eine ganze Menge. Und das war's denn mehr oder weniger auch mit Steely Dan, denn Gaucho, 1980 erschienen, war das letzte Album, was die beiden zusammen gemacht haben. Die Gründe waren vielfältig. Becker erholte sich zu diesem Zeitpunkt in New York von einem Autounfall. Und es gab Ärger untereinander, Ärger mit dem Management und Fagans Solo-Ambitionen bedeuteten dann das Ende. Im Juni 1981 haben sie sich getrennt und einige Monate später, 1982 nämlich, erschien Donald Fagan mit seiner ersten Solo-LP. The Nightfly hieß die. Vorne auf dem Cover, Sie werden sich erinnern, ein Mann an einem Tisch und vor einem alten Mikrofon. Und auf dem Tisch, auf dem Moderatorentisch, der damals noch ein wenig anders aussah, als er das heute tut, da lag ein Päckchen Chesterfield. Ohne Filter natürlich. Von diesem Album The Nightfly ein Song, IGY, in Klammern What a Beautiful World. IGY war das Kürzel für International Geophysical Year und der Song befasste sich satirisch mit den Prognosen eines Wissenschaftlerteams, die 1958 bereits für das Jahr 1980 erstellt wurden. Also Donald Fagan und IGY. Donald Fagen und IGY, eine wirklich ganz witzige Geschichte. Eine Textzeile lautet, dass man in, ich weiß es nicht mehr so genau, relativ am Anfang des Stücks, ich glaube sogar die erste Zeile, dass man in einer Stunde von New York nach Paris kommt mit dem Flugzeug. Also es geht um die Technik und um diesen Bericht eben, der 1958 erstellt wurde für das Jahr 1980. Man kommt relativ schnell von New York nach Paris mit der Concorde, aber eine Stunde dauert es nicht. Von London dauert es 3 Stunden und von Paris nach New York wird es dann möglicherweise 3,5 Stunden oder 3 Stunden und 10 Minuten dauern. Und das, wie gesagt, war damals das Ende von Steely Dan. Es sollte sich, wie sich dann herausstellte, nicht ganz das Ende sein, denn sie produzierten ein Album für die Sängerin Rosie Wehler zusammen. Das erschien 1986. Dann machte Donald Fagen eine weitere Solo-CD, die gab es dann schon, die hieß dann Kamagiriat. Dann erschien eine CD von Walter Becker, die war aus dem Jahr 1994, die hieß 11 Tracks of Wack. Da ist Donald Fagen mit dabei gewesen, und zwar insofern, dass Walter Becker und Donald Fagen diese CD zusammen produziert haben. Und dann erschien etwas ganz Ungeheuerliches, nämlich im Jahr 1995, das nannte sich dann Steely Dan, Alive in America, recorded during their 93 und 94 Tourneen, also aufgenommen während ihrer Tourneen in dem Jahr 93 und 94, Alive in America. Und Alive in America war ungefähr das Letzte, was man sich wünschte als Steely Dan Fan oder auch sonst, denn Alive in America war mehr oder weniger großer Schrott. Sie sangen die Songs, die sie in ihrer Karriere gesungen hatten und gemeinsam komponiert hatten, aber nichts mehr, wirklich gar nichts mehr hatte von diesem alten Steely Dan Flair, insbesondere aus dem Beginn der 70er Jahre. Und damit hören wir auch auf. Ein Song noch, Only a Fool Would Say That. Das war Steely Dan. Tschüss. Become one of salads and sun. Only a fool would say that. romance, wearing a white Stetson hat. Unhand that gun, be gone. There's no one to fire upon. If he's holding it high, he's telling a lie. I heard it was you talking about a world where all is free. It just couldn't be, and only a fool would say that. The man in the street, dragging his feet, don't wanna hear the bad news. Imagine your face there in his place, standing inside his brown shoes. You do his 9 to 5, drag yourself home half alive. There on the screen, a man with a dream. I heard it was you talking about a world where all is free. It just couldn't be, and only a fool would say that. Anybody on the street has murder in his eyes. You feel no pain, and you're younger than you. Deutschlandfunk.